Ja, einen schönen guten Abend, liebe Hörer, bei der Sendung eurer Wahl. Hier nicht stehen bleiben, gang jetzt weiter. Sie erinnern sich an letzte Woche, da waren wir auf der CMT in Stuttgart gewesen und fahren jetzt zurück nach Tübingen zu einem Mathematikerkongress, da vielleicht aber später mehr dazu. Wir befinden uns jetzt hier im Stuttgarter Bahnhof. Können Sie sich gerade mal ducken? Ja. Ist jetzt vorbei. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wo war ich? Wir befinden uns hier im Stuttgarter Hauptbahnhof. Wir sind etwas irritiert, weil hier gerade seltsame Dinge vorgehen. Und wir haben den Herrn Finsker hier getroffen. Das war eine große Freude gewesen vorhin. Denn der Herr Finsker, wir kennen ihn ja vom Ordnungsamt, hat den Beruf gewechselt. Und also, Sie können das jetzt sehen, wenn Sie die Visomatic-Einstellkarte haben, dass hier der Bahnhof in einem etwas desolaten Zustand ist. Da wird der Herr Finsker gleich noch was zu sagen. Und mit dem Olfaktophon können Sie dann auch riechen, dass es hier nach Baustelle und nach dämonischem Ausfluss und aber auch nach Angstschweiß riecht. Herr Finsker, warum das alles? Ja, ich muss zunächst mal vorausschicken. Ich bin ja vom Ordnungsamt, habe ich mich zur GSG 9 versetzen lassen, weil ich den Eindruck habe, dass das meinem Naturell eher entspricht, dass ich da dem Vaterland noch erfolgreicher dienen kann. Tatsächlich. Und passiert ist hier Folgendes. Der Stuttgarter Hauptbahnhof soll unter die Erde verlegt werden und im Zuge der Fundamentbauarbeiten wurden dann einige direkt mit der Hölle verbundenen Schächte angestochen. Und da sind jetzt etliche Dämonen aufgestiegen. Und da wurde jetzt die GSG. Da räumen Sie jetzt auf, um aufzuräumen. Ja, haben Sie denn da Erfahrung mit solchen Sachen? Das ist ja bestimmt nicht ganz einfach. Also, wie ist denn das? Wie haben Sie denn das Hand? Haben Sie da besondere Waffensysteme oder. Also wie muss man sich das so vorstellen? Wir haben sowas jetzt natürlich noch nicht gemacht, aber wir sind ja sorgfältig ausgebildet und können uns mit solchen Situationen problemlos auseinandersetzen. Ah ja. Ich nehme auch an, also mit der Terroristenbekämpfung war ja wahrscheinlich ähnlich. Ne? Das ist ähnlich. Ja. Dass man statt trennen darf hier handfeste Waffen. Wie bitte? Was? Was meinen Sie? Ich verstehe nicht, was? Was Ware? Ich verstehe nicht richtig. Hallo, junger Mann. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Ja? Was wollt ihr denn? Ist ja egal. Ich befürchte, der Herr wurde Drogen. Um Gottes Willen. Ja. Ja, dann ist es gut, dass Sie ihn weggeschickt haben, Herr Finsker. Dankeschön. Ja, dann vielleicht das. Wir werden es vielleicht so machen, dass wir jetzt erstmal umsteigen in den Zug, falls wir den finden in dem Chaos hier. Es ist ja überall alles voller Bomben, Trichter und Trümmer. Ich kann Sie gerne begleiten, das ist dann auch sicherer für Sie. Ah ja, das ist ja nett von Ihnen, Herr Finsker. Ach, das ist ja wirklich lieb. Denn es ist ja doch relativ gefährlich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir so lange in den Zug und machen einen kleinen Beitrag für die Zwischenzeit, damit die Hörer nicht so gelangweilt vor ihren Geräten sitzen. Und dann hören wir uns auch gleich wieder hier auf dieser Welle, auf 96,6 MHz, die Welle eurer Wahl. Kulturgüter Europas, Folge 26. Ja, liebe Hörer, wir kennen ihn alle. Er ist einer der Gewaltigen der deutschen Politik. Moment, halt, so geht das nicht. Wir haben das Tagesordnungs-Jingle ja noch gar nicht gespielt. Oh, scheiße, stimmt. Das haben wir noch nie gemacht, dass wir das weggelassen haben. Ja, richtig. Eure Tagesordnung. Ja, dann haben wir das Ding ja jetzt gemacht. Herr Finsker, was meinen Sie, da können wir den Beitrag aber jetzt schon machen. Das ist auch besser so, weil die Zuhörerin hat dann etwas, woran sie sich festhalten kann, wenn sie sich an das Ding erinnert und das wiedererkennt. Gut, dann machen wir jetzt den Beitrag. Ja. Kulturgüter Europas. Folge 26. Over and over I keep going. Ja, liebe Hörer, er ist einer der Größten der deutschen Politik. Herzlich willkommen bei Kulturgüter Europas. Die Rede ist von Hans Jochen, einem der renommiertesten und bekanntesten Ornithologen der deutschen Ornithologenlandschaft. Er hat unter anderem im renommierten Paul Paré Verlag den Megaseller Was pfeift denn da? Veröffentlicht. Einen schönen guten Abend, Herr Jochen. Herr Vogel, müssen Sie sagen, ich bin Hans Jochen. Vogel von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und was Sie da mit dem Paray Verlag sagen wollen, weiß ich nicht, denn in Wirklichkeit habe ich meine Memoiren geschrieben. Aha. Herr Jochen, ist Ihre Meinung in allen Ehren, aber ich würde doch sagen, dass wenn Sie in eine Sendung zu Gast kommen, Sie sich ein bisschen benehmen und nicht also hier Tatsachenverdrehung betreiben. Und auch dieses Verhalten, also eine gewisse Form der Höflichkeit, finde ich, angebracht. Und also diese oberlehrerhafte Art, die Sie hier an den Tag legen, die muss ich leider ablehnen. Herr Vogel, also Herr Jochen, zu Ihrem Werk, was pfeift denn da? Sie haben in Stuttgart und in einigen anderen renommierten, wirklich also auch großen Städten Deutschlands gelesen, aus Ihrem renommierten Werk, was pfeift denn da? Können Sie vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, Herr Jochen? Ich habe, wie gesagt, meine Memoiren geschrieben. Das heißt, meine Berliner und Bonner Jahre sind Memoiren aus der Zeit zwischen 1972. Herr Jochen. Und bitte? Ich sehe schon, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig. Wir können vielleicht noch ankündigen, dass Sie in der renommierten Universitätsstadt Tübingen in einer der renommiertesten Buchhandlungen am Ort lesen heute Abend. Ja, Sie gehen dann nach dieser Sendung hin. Wann fängt die Lesung gleich an? Es ist um 20 Uhr in der Osianderschen Buchhandlung. Gut, und dann können wir vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt aus Ihrer renommierten Lesung in Stuttgart bringen und dann auch mit der Sendung weitermachen, Herr Jochen. Ja. Ja, ne? Müssen wir wahrscheinlich schneiden, aber jetzt machen wir erst die Lesung. Ne? Ja. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier in der Buchhandlung Witwer in Stuttgart zur Lesung aus meinem neuen Buch. Es heißt meine Bonner und Berliner Jahre. Und ich beginne jetzt mit der Lesung auf Seite 5 dieses Buches. Auf den Seiten davor befindet sich das Inhaltsverzeichnis. Ich beginne nun. Am 7. Februar 1972 ging ich morgens um 5.20 Uhr aus dem Haus, um Herbert Wehner zu besuchen. Mit Herbert Wehner war ich schon seit vielen Jahren befreundet gewesen. Ich hatte ihn 1961 kennengelernt, als er Berlin besuchte. Und ich habe dort mit Herbert Wehner einen Kaffee getrunken. Und Herbert Wehner sagte zu mir: Hans-Jochen, aus dir wird oder noch mal was. Und da hat er auch recht gehabt, wie ich meine. Nun gut, ich ging also an diesem Morgen zu Herbert Wehner und klingelte an seiner Tür. Entschuldigung, aber Herr Jochen. Es wurde nicht geöffnet. Herr Jochen, wir haben ein kleines Problem mit der Technik. Die Kassette ist gleich aus. Vielleicht, wenn Sie jetzt zum Schluss kommen, Herr Ich bin erst auf Seite 5 unten. Ich werde jetzt bis Seite 38 lesen. Also die Kassette ist wirklich gleich aus. Nun gut, ich blättere einige Seiten vor. Ich blättere jetzt auf Seite 37. Und fahre hier bitte, das sind bloß noch ein paar auf Sekunden, der Wahlkampfveranstaltung in Augsburg habe ich dann zusammen mit Helmut Schmidt. Herr Jochen, schnell! Zusammen mit Helmut Schmidt. Ja, es ist doch ganz schön voll hier in dem Zug, Herr Finskeine. Ja, vielleicht probieren wir es mal in diesem Abteil. Ja, ich klopfe mal, ja. Entschuldigung. Können wir uns vielleicht hier noch zusetzen? Aber hier ist schon alles voll. Ja, hier ist besetzt, sehen Sie auch. Ja, gut, dann nichts für ungut, dann gehen wir wieder, Herr Finskeine. Ja. Wenn Sie vielleicht noch hier können Sie die Tür zumachen wollen, hier. Achso, zieht. Natürlich. Wir sitzen hier im Zug. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Wenn wir uns vielleicht jetzt vorstellen. Ja, also ich bin Professor Finskei, Mathematiker. Ach was? Ja, mein Name ist auch Finskei, ich bin auch Mathematiker. Das ist ja nicht. Mein Name ist ebenfalls auch Finskei. Sie heißen auch Finskei. Ja. Sie sind auch Mathematiker. Ebenfalls Mathematiker. Sie werden das nicht unterhören. Sie sind auch Mathematiker. Nein, das ist. Dann heißen wir ja alle Finskei. Unerhört, nicht unerhört. Das ist ja nicht möglich. Meine, ist ein Stochastiker anwesend? Ich bin Numeriker. Aha. Vielleicht, dass wir mal ausrechnen könnten. Also, das ist ja eine unglaubliche Unwahrscheinlichkeit, dass wir alle Finskei heißen. Ja, in der Tat. Ich denke, wir nehmen die Finskei-Verteilung. Ja, also, gehen wir mal so vor. 26 verschiedene Buchstaben gibt es ja. Ich würde vorschlagen... Der Name Finskei hat 6 Buchstaben, ja. Ja, aber ich würde vorschlagen, dass wir nicht jeden Buchstaben gleichgewichten. Man sollte vielleicht die Vokale ein wenig stärker insbesondere das wahrnehmen. Wir sollten ein Lebesgue-Maß auf den Buchstabenverteilungen finden. Ja. Also, wir sollten jetzt die Anzahl der Buchstaben mal festlegen, die einen Namen gewöhnlich so zu haben pflegt. Ich würde sagen, wir versuchen einen ersten Ansatz. Finnsky-Fakultät über 6 Milliarden. Das wäre interessant. Wie rechtfertigen Sie die 6 Milliarden, Herr Kollege? Na, das können Sie sich ja wohl vorstellen, oder? Wenn wir die 26 also das war nur eine erste Buchstaben Näherung. Hoch 6 nehmen, schlage ich oh, mal vor. Oh, wir haben angehalten. Ah, also, was ist das hier für wo ein sind Nest? Wir denn? Ist ja nicht schön hier. Willkommen in Esslingen. Der eingefahrene Eilzug aus Stuttgart Richtung Tübingen ist voller Mathematiker. Bitte steigen Sie nicht zu. Der Zug fährt weiter über, er fährt von Stuttgart nach Tübingen, Entschuldigung, über Bad Cannstatt, Esslingen, Plochingen, Wendlingen, Nürtingen und Reutlingen. Der nächste Zug von Stuttgart nach Tübingen kommt in einer Stunde hier durch. Sie können solange in unserem Bahnhofslokal ein paniertes Schnitzel mit Wurst einnehmen. Der Zug wird dann durchgesagt, wenn er ankommt. Dankeschön. Na, der hat ja Metzingen vergessen. Das ist mir auch aufgefallen, Herr Kollege. Bis war unerhört. Riecht, vielleicht können wir zurückkommen zu Ihrem ersten Ansatz. Essigfabrik, denke ich mal. Mit den 6 Milliarden. Ja. Wie rechtfertigen Sie die 6 Milliarden? Ich würde sagen, es ist das innere Produkt aus den Buchstaben und der Wortlänge. Aber dann komme ich eben nicht auf die 6 Milliarden. Ich glaube, Herr Kollege Finsky hat nur eine Näherung gemacht. Ja, wenn man das exakt betrachtet, muss man natürlich eine monotone Abbildung... Entschuldigung, noch eine Korrektur. Selbstverständlich fährt der Eilzug von Stuttgart nach Tübingen zwischen Nürtingen und Reutlingen auch in Metzingen ein. Bitte das zu berücksichtigen. Wenn Sie es drüben am Bahnsteig 1 vielleicht dem Herrn, der gerade essen gegangen ist, noch sagen könnten. Ja, ja, dankeschön. Gut, Mahlzeit. Was hat das auch noch gemerkt? Ja, das ist erfreulich. Und noch? Jetzt geht's wieder los. So. Vielleicht könnten wir Ihre erste Näherung doch ein wenig vielleicht verbessern. Motivieren auch zunächst. Wir sollten vielleicht das Wort in einzelne Silben zerlegen. Nicht Buchstaben, sondern Silben treten mit einer Wahrscheinlichkeit auf. Sehen Sie hier Esslingen, Wendlingen, Plochingen, Nürtingen, da ist das Ingen ja immer gleich. Also müssen wir nur die übrigen Buchstaben einzeln in die Wahrscheinlichkeit einbringen. Ich finde, wir sollten berechnen, wie häufig, wie groß der Anteil von vier aufeinanderfolgenden Finskys in einer Universalbibliothek wäre. Da müssten wir aber einen Korrekturfaktor einführen. Also da würden wir außerdem einen sehr großen Anteil erzielen, denke ich. Ich kannte einen Herrn, der hieß Finshausen. Also kommt die gleiche Silbe. Also ich würde dieser Korrekturfaktor, um darauf nochmal zurückzukommen, ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Ich schlage vor, wir benennen ihn nach Ihnen. Wir nennen ihn dann Finsky-Faktor. Nein, benennen wir ihn doch lieber nach Ihnen, Herr Finsky. Ja, Finsky. Ich würde vorschlagen, dass wir diesen Korrekturfaktor zweiteilen, wie der Herr Finsky vorgeschlagen hat, und einen Korrekturfaktor für Buchstaben und einen zweiten Korrekturfaktor für einzelne Silben einführen, die dann multiplikativ auf Lebesgue-Maß gebracht werden. Und den zweiten können wir dann nach Ihnen benennen. Das ist ein diskutabler Vorschlag. Hervorragende Idee, Herr Finsky. Ah, Herr Finsky, ja. Sie haben da ja einen Tesserakt unterm Arm. Tatsächlich, ja. Was wollen Sie denn damit? Ja. Das ist interessant, ich habe so etwas noch nie gesehen. Warum haben Sie denn den mitgebracht, Herr Finsky? Ja, Herr Finsky, erklären Sie mal, was machen Sie damit? Herr Finsky, wissen Sie eigentlich, was ein Tesserakt ist? Ich habe davon gehört, dass es das gibt, aber das ist nicht mein Spezialgebiet. In meiner frühen Jugend habe ich mal eins gesehen im Deutschen Museum. Ich habe zwar einmal etwas veröffentlicht im J. Matt Theol über das Tesserakt, aber ich kann es jetzt nicht erklären, bin nicht darauf vorbereitet. Wir hatten eins an der Fakultät, das ist abhanden gekommen. Ja, sehe ich das dann richtig, dass wir hier in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, vermutlich. Dass wir alle nicht richtig wissen, was ein Tesserakt ist, meine Herren. In der Tat, ich bin ja auch Numeriker. Das ist ein unerhörter Zustand. Erschütternd, aber leider scheint es so zu sein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das Gespräch an dieser Stelle abbrechen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Es ist ein Armutszeugnis. Ja. Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute... Das Tesserakt. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Hörer. Er ist einer der ganz Großen der deutschen Politik. Herzlich willkommen bei Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Herr Hans Jochen, Sie sind Ornithologe. Ja, Herr Jochen, wir haben... Das ist richtig. Die Situation, wir hatten übers Wochenende verteilt unerhört viele empörte Anrufe. Die Frage war, was ist ein Tesserakt? Die Hörerinnen vermuteten schon das Schlimmste. Herr Jochen, was ist denn nun ein Tesserakt? Ja, da kann ich Ihre Hörerinnen ganz beruhigen. Es ist etwas ganz Harmloses. Nämlich? Im Wesentlichen handelt es sich um einen vierdimensionalen Vogel. Man kann sich das jetzt auf verschiedene Arten und Weisen vorstellen. Das Einfachste ist, Sie stellen sich zwei Vögel vor, einen großen Vogel und einen kleinen Vogel. Und die verschachteln Sie ineinander und verbinden dann alle entsprechenden analogen Punkte der beiden Vögel mit Kanten. Ja. Und das Entstehende ist dann ein vierdimensionales, also eigentlich eine dreidimensionale Projektion eines vierdimensionalen Gebildes. Und je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, ist das dann offen oder auch geschlossen oder verwindet und verwirrt sich in den wunderbarsten Arten, dass es seine Art hat. Herr Jochen, Sie werden verstehen, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe, mir das vorzustellen, als, sagen wir mal, Normalsterblicher. Sie als Ornithologe andere Voraussetzungen. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich den Hörerinnen und den Hörern natürlich auch klar geworden, dass es mit dem Tesserakt eine sehr harmlose Bewandtnis hat. Ja, vielleicht kann ich es noch auf eine andere Art und Weise verdeutlichen. Aha. Stellen Sie sich einfach einen vierdimensionalen Körper vor, dessen sämtliche Begrenzungen Vögel sind. Gut. Ich danke Ihnen, Herr Jochen. Das ist doch anschaulich, oder? Das ist sehr schön, ja. Da kann man sich, glaube ich, was drunter vorstellen. Vielleicht noch sozusagen privat eine Frage. In welcher Tonlage pfeift so ein Tesserakt? Das ist für unser Eins schwer zu verstehen. Der kann ein sehr breites Spektrum pfeifen. Das hört sich dann an wie ein Rauschen. Und das ist sehr breitbandig. Ja, vielleicht können wir jetzt am Ende der Sendung noch darauf hinweisen, dass Sie den Bestseller Was pfeift denn da geschrieben haben. Ja, das ist richtig. Ist bei Paul Paré erschienen. Mhm. Ja. Gut, liebe Hörer, das war es dann hier aus dem Studio von Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute hörten wir einiges über den Tesserakt von Herrn Hans Jochen. Wiederhören. Wiederhören. Man with frog eyes was standing at the door, and a little bald man with wingnut ears was waiting in the car. Well, Robin Moore passed the frog-eyed man as he walked into the bar, and Betty Coltrane, she jumped under her table. What's your pleasure? Asked the barman. He had a face like boiled meat. There's a girl called Betty Coltrane that I've come to see, but I ain't seen that girl around here for more than a week. And Betty Coltrane, she hid beneath the table. Well, then in came a sailor with mermaids tattooed on his arms, followed by the man with a wingnut ears who was waiting in the car. Well, Robert Moore sensed trouble, he'd seen it coming from afar, and Betty Coltrane, she gasped beneath the table. Oh, well, the sailor said, I'm looking for my wife, they call her Betty Coltrane. And the frog-eyed man said, that can't be, that's my wife's maiden name. And the man with the wingnut ears said, hey, I married her back in Spain. And Betty Coltrane crossed herself beneath the table. Well, a rabbit law stepped up and said, that woman is my wife. And he drew a silver pistol and a wicked bowie knife. And he shot the man with a wingnut ear straight between the eyes. And Betty Coltrane, she moaned under the table. Oh, well, the frog-eyed man jumped at Robin Moore, who stabbed him in the chest. As Mr. Frog-Eyes died, he said, Betty, you're the girl that I love best. And the sailor pulled a razor, Robin blasted into bits. And Betty, I know you're under the table. Well, I have no fear, said Robin Moore, I do not want to hurt you. I know a woman did I love near half as much as you. You're the blessed son of me, girl, and you are the sacred moon. And Betty shot his legs out from under the table. Well, Rabbit Law went down heavy with a crash upon the floor. And over to his thrashing body, Betty Coltrane, she did crawl. She put the gun to the back of his head and pulled that trigger once more and threw his brains out all over the table. Well, basically them shook her head, I waved the smoke away. Said, I'm sorry, Mr. Barman, to leave your place this way. And she emptied out their wallet, she said, I collect my severance pay. Then she winked and threw a dollar on the table. Yeah. Wahlkampfveranstaltung in Augsburg, wo ich zusammen mit Helmut Schmidt aufgetreten bin und die Massen mir zugejubelt haben. Das war ein großartiges Erlebnis, hey, Wuschel, das ich nicht so schnell vergessen werde. Ein wenig später hatten wir dann eine Wahlkampfveranstaltung in Tübingen. Hey, dort habe ich Hertha, Däubler, Gmelin kennengelernt. Eine Veranstaltung, hey, die leider nicht so gut besucht war. Aber trotzdem haben wir bei den Wahlen einen großen Erfolg errungen. Hallo? Und auch die Wahlkampfveranstaltung in Kusterdingen. Hallo? Bitte. Ist sie noch frei bei Ihnen? Ich lese hier gerade dem Herrn Der verzählt eine voll interessante Sache, hey, verstehst du? Hey, bitte, hey. Bin gerade im Jahre 1978 angelangt. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Vogel, Hans-Jochen Vogel. Hey, ja, Herr Jochen. Von Herr Vogel, Sie was? Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja, gerne. Hey, Herr Vogel, dürfen wir uns hier dazu setzen? Setzen Sie sich da hin und hören Sie auch zu, wenn ich nun fortfahre mit der Wahlkampfveranstaltung in Kusterdingen, über die ich gerade... Wo fahren Sie denn hin, Herr Vogel? Ich fahre nach Tübingen, gerade dort heute Abend in der Ostjanderschen Buchhandlung. Aus meinem Buch lesen, Berliner und Bonner Jahre. Hey, Wuschel, jetzt halt mal still und lass den Mann reden, hey, verstehst? Weißt du mal, sowas hörst du auch nicht alle Tage, verstehst? Ich wohne auf der Straße, gell, und da kommt seine Leute auf. 612. Es ist gut, es ist schon gut. Wahlkampfveranstaltung in Kusterdingen, Jahre Metzingen. Herr Vogel, Tübingen. Tübingen hier, Sie müssen jetzt raus. Was? Hier schon? Herr Vogel, das ist ja voll hart, hey. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Hatte jetzt das gedacht. Das geht ja nicht. Aber kurz noch 20 Minuten wenn sagt, fahren, ja, dann kacke ich schnell mein Buch zusammen. Ich muss ja jetzt auch nicht aufpassen. Und, viel Spaß bei Ihrer Lesung, ne? Ja, tschüss. Ja, Herr Vogel. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja, geschafft. Sehr gut, ja. Das war doch ein echt raffinierter Trick. Herr Finskay, dann machen wir jetzt eine Abmoderation, würde ich sagen. Dann spielen wir noch so ein komisches Jingle und dann, würde ich sagen, fällt die Lesung mit Herrn Vogel heute Abend aus. Herr Vogel kann heute Abend ja nicht lesen im Osiander, weil er ja in Metzingen ausgestiegen ist aus dem Zug. Hey, Wuschei, finde ich halt voll gemein, Wuschei. Sag mal, war das jetzt gar nicht Tübingen oder was? Das gibt's doch nicht. Sag mal, ich glaube, er spinnt vielleicht, hey, was da, hey. Ja, gut, ne? Also eben, die Sendung heute stand unter welchem Motto noch gleich? Ich glaube nicht, dass wir eins hatten. Scheiße, Hey, Wusche, kein Motto oder was? Brutal. Sag mal, soll ich mal kurz eins ausdenken oder was? Das ist für mich kein Problem, gell? Weißt, ich brauche jeden Tag brauche ich 5 Mottos. Weißt du, so aus Papier, schön, gell? Weißt du, so, damit ich mir das Zeug abwischen kann, was immer rauskommt, wenn ich die Spritze auswasche, gell? Verstehst du? Also. Hey, Wusche. Ja, also die Sendung heute haben jeweils gemacht, ist ja nicht auszuhalten hier. Der Christoph Meister. Der Kai Schreiber. Der Martin Jung. Und der Sven Saale. Und was ist jetzt mit dem Motto, junger Mann? Vielleicht. Ja, hey, warte, hey, verstehst du? Vielleicht machst du erstmal das Jingle und dann sage ich euch schon ein Motto, hä? Ja, stimmt. Ja, na gut, dann machen wir erst das Jingle, ne? Ich glaube, dem fällt nichts ein. Passen Sie auf. Ja, Michael Holm, Peter Maffay, Vicky Leandros, Starparade, die neue Schlagersendung auf der Wüstenwelle, hören Sie zum ersten Mal am Donnerstag, den 1. Februar 1996, ab 24 Uhr, hier auf 96,6 MHz. Melodien, an die Sie sich gerne erinnern, von vielen bekannten und beliebten Interpreten hier bei Ihrem Heimatsender. Freuen Sie sich auf ein Interview mit dem prominenten Sänger und Filmschauspieler Dieter Thomas Kuh. Also, schalten Sie ein am Donnerstag, 1. Februar ab 24 Uhr, wenn es heißt Starparade, die Schlagersendung der Wüstenwelle. Ulla Norden, Bruce Lowe, Peter Olof, Freddy Quinn, Roger Whittaker. Ich glaube, wir können uns dann auf Finsky-Fakultät über 6,7 Milliarden einigen. Ich hätte gesagt 6,5, aber meinetwegen. Also mit den beiden Finsky-Faktoren und homeomorphe Quadrierung. Herr Kollege Finsky, ich finde mit Vorbehalt, können wir uns auch einigen. Ich stimme zu, ja. Ich pflichte bei. Grüne Punkte. Ja, grüne Punkte sind dem Problem tatsächlich angemessen. Ja, man muss immer die richtige Musterung finden. Aber nochmal etwas ganz anderes. Das Jingle eben war ja. Das war schwer verständlich. Schwer verständlich. Vielleicht Herr Finsky, wenn Sie nochmal ein bisschen was zu sagen können. Aber nochmal kurz hier sagen, dass ich am Donnerstag um 24 Uhr mit der schönen Schlagersendung Starparade beginnen werde. Ich werde diese Sendung selbst moderieren. Das wird eine schöne Sendung werden. Schalten Sie alle ein, wenn es heißt Starparade, die Schlagersendung auf der Wüstenwelle. Und es geht auch um Mathematik, wenn wir das vielleicht für unsere Freunde noch dazu sagen. Ja. Dass sie dann auch einschalten. Ja. Herr Kollege Finsky, ich werde vielleicht einschalten. Vielleicht sind wir alle dabei und reden über Mathematik. Ja, schöne Sendung. Gut, und dann habe ich ja vorhin gehört, dass die eigentlichen Macher dieser Sendung hier, in der wir gerade auftreten, nicht in der Lage waren, ein Motto zu finden. Vielleicht können wir uns da kurz schließen und rasch eins entwickeln. Ja, ich würde vorschlagen, topologische Verschränkungen während der Bahnreisen. Ich weiß nicht, da was, kommt das Wort denken Sie? Tagesordnung überhaupt nicht ach, mehr vor. Als Arbeitshypothese, Herr Kollege. Bedingung. Das ist bisher so. Ich meinte natürlich gewesen. Nur als ersten Ansatz. Wir können gerne noch überarbeiten. Mehrmals gehört und das war. Ich würde sagen, beschränkte Maße über einer Bahnstrecke. Beschränkte Maße über einer Tagesordnung möchte ich. Beschränkte Maße über einer Tagesordnung. Das ist vielleicht. Vielleicht meine beschränkten Maße Herr über Finsky. Den Tagesordnungen in Berlin und Bonn. Ich weiß nicht, ob das für Nichtstochastiker so verständlich ist. Also ich würde vorschlagen, meine Berliner und Bonner Tagesordnung. Das wäre ein Kompromiss. Das ist gut. Hat zwar nichts mit Mathematik zu tun, aber vielleicht. Da können wir drüber hinwegsehen, denke ich. Also sagen Sie es vielleicht nochmal. Das Motto der heutigen Sendung war. Meine Berliner und Bonner Tagesordnung. Dankeschön, Herr Finsky. Bitte. Herr Finsky, danke. Dann auf Wiederhören, Herr Finsky. Auf Wiederhören, Herr Finsky. Herr Finsky, wiederhören. Wiederhören, Herr Finsky. So, jetzt. Hallo, hier ist der Harald von dem Lauschangriff schon mal. Wir kommen eigentlich erst nachher um 8, aber ich möchte noch etwas sagen. Und zwar, wir haben letzte Woche einen Fax gekriegt von der Frau Lehmann vom Uniradio. Die hat sich beschwert, dass wir da falsche Sachen behauptet haben, so von wegen Uniradio. Und also jetzt möchte ich dem vorbeugen, dass sowas nochmal passiert und gleich sage, dass die Lesung mit dem Hans-Jochen Vogel heute Abend wahrscheinlich also doch stattfindet und also dass mir da nicht irgendwie wieder einen Arschiss kriege. Jan kriegt gerade einen Zettel zeigt vom Stefan, mir sendet schon um 19 Uhr, ja genau, nicht um 20 Uhr. Ja, dann kommt jetzt das Äpplehaus und schaltet nachher auch bei uns wieder ein.